1 live. 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Pennen bei Glufke. Musik aus den jeweils neuen Alben der Bands The Thermals zunächst und dann gerade verklungen The Fall. Ich saß vor nicht allzu langer Zeit zusammen mit einigen Leuten auf einem Holzsteg direkt am Wasser. Die Sonne schien, es war später Nachmittag, es ging mir gut und plötzlich fasste ich in wenigen Worten zusammen, was ich rings um mich herum wahrnahm. Enten, Frauen, Kinder, rief ich aus und Nicole, die unmittelbar neben mir saß, legte die Stirn in Falten und sagte nur »Klaus«. Dann wechselten wir das Thema und landeten bei Turbostart, der Punkrockband aus Flensburg. Pennen bei Glufke, sagte ich. Das passiert mir immer, sobald die Rede auf Turbostart kommt. Und ich weiß sehr wohl, dieser Song, Pennen bei Glufke, befindet sich nicht auf dem neuen Album der Band Stadt der Angst, sondern auf dem Vorgängeralbum aus 2010, das Islandmanöver betitelt. Seit 3 Jahren also spiele ich von Zeit zu Zeit für mich immer mal durch, was es mit Pennen bei Glufke auf sich haben könnte. Was ist die Story? Der Text des Liedes selber gibt dazu übrigens keinerlei Hinweise. Denn weder geht es darin um Glufke, noch geht es ums Pennen. Und das wiederum öffnet Spekulationen Tür und Tor. Ganze 3 Worte, Pennen bei Glufke, verdichten aus meiner Sicht eine potenziell Abend- und nachtfüllende Geschichte, die sich, würde man sie aufschreiben, am Ende glatt zu einem 200 Seiten umfassenden Buch auswachsen könnte. Locker. Punk-Rocker. Zu Hause oder einfach im Urlaub. Pennen bei Glufke. Seit 3 Jahren frage ich mich nun, wer ist Glufke? Dr. Glufke, ein Hals-Nasen-Ohrenarzt? Oder aber Manfred Glufke, ein Busfahrer? Ein Biologielehrer, Mitte 40, verheiratet, 2 Kinder, Eigenheimbesitzer? Nein, das schließe ich aus. Niemand der Genannten öffnet nachts so ohne weiteres die Tür und lässt jemanden bei sich pennen. Gäste vielleicht, alte Freunde, die zu Besuch sind und es ist spät geworden. Bleibt doch einfach. Wir haben doch das Gästezimmer. So wäre es schon denkbar. Aber pennen bei Glufke ist ein Hinweis, eine Information. Und all dem muss eine Frage vorhergegangen sein. Wo penne ich? Wenn nun also jemand zu Gast bei Glufke ist und er erkundigt sich nach einer Übernachtungsmöglichkeit, wird er vom Gastgeber Glufke niemals die Antwort bekommen, pennen bei Glufke. Nein, Glufke wird sagen, du kannst oder aber ihr könnt bei mir schlafen. Ich habe mich auch oft gefragt, ist Glufke ein Mann oder ist Glufke eine Frau? Hier bin ich der Ansicht, wohl eher ein Mann, denn eine Frau wird in aller Regel nicht so ohne weiteres bereit sein, jemanden bei sich pennen zu lassen. Es könnte zu Übergriffen kommen oder, auch nicht schön, zu Diebstählen. Frauen haben oft große Summen Bargeld in der Wohnung und nicht zuletzt natürlich Schmuck. Wertvolle Halsketten, Smaragdringe und so weiter. Und wären die am Morgen danach plötzlich nicht mehr an ihrem Platz, das wäre so ein richtiger Schocker, Punkrocker. Bei Glufke. Glufke ist ein Mann. Nicht sonderlich vermögend, ledig. Wie alt mag er sein? Mitte 40? Vielleicht hat er ja Pech gehabt im Leben. Manch einer sich betrinkt, weil ihm das Leben nicht gelingt. Ja, Glufke könnte ein Säufer sein. Einer, der es mit allem schon längst nicht mehr so ganz genau nimmt. Leere Flaschen, Pommesschalen, abgenagte Kotelettknochen, alles fliegt irgendwo in der Wohnung herum. Dazu eine Wodka-Pfütze auf einer alten Schallplatte von Miles Davis, welche Glufke versäumt hat, wieder in die Hülle zu stecken. Es riecht nach abgestandenem Rauch. Glufke schläft auf nichts weiter als einer Matratze und an einer Wand im Zimmer steht auch noch ein altes, aufgeschlitztes Sofa. Und Glufke sagt, ja, ist okay, kannst dich aufs Sofa hauen. Na super, pennen bei Glufke. Aber das haut so nicht hin. Glufke nämlich ist einsam. Niemand käme auf die Idee zu sagen, du willst irgendwo pennen? Kein Problem, pennen bei Glufke. Niemand hat Glufke noch so richtig auf dem Schirm. Er selber geht kaum noch vor die Tür. Nur manchmal, abends um 9, schleicht er sich gelegentlich noch raus aus der Wohnung, geht runter, geht die paar Meter nach rechts zum nächsten Kiosk, legt das Geld fein säuberlich abgezählt auf die dafür vorgesehene Schale, weil er den Preis vom Fusel in- und auswendig kennt, packt sich die Flasche, geht wieder hoch, betrachtet sie und sagt, dich packe ich heute noch, ganz locker, Punkrocker. Bei Glufke. Glufke ist jung, 20, 25 Jahre alt, männlich, lebt allein, hat Arbeit, hat womöglich keine Arbeit, beides gut möglich. Kennt Hinz und kennt Kunz in der Stadt, ist viel unterwegs und wenn Not am Mann ist, pennen bei Glufke. Aber wer pennt überhaupt bei Glufke? Ja bitte denn, wer? Eine Party, 3 Straßen weiter, bestandene Prüfung, Geburtstag, irgendein Anlass. Verdammt spät geworden und keine Lust mehr, die paar Meter nach Hause zu laufen. Wo also pennen? Natürlich da, wo Mann, wo Frau gerade ist. Im Sessel, in der Badewanne, auf dem nächstbesten Küchenstuhl, dem Teppich. Aber das doch nicht verbunden mit der Frage, wo pennen wir? Diese Frage stellt sich doch schlicht nicht. Denn es ist nun einmal eine ausgemachte Sache. Wir schlafen, wo wir sind. Aber wir sind nicht bei Glufke. Zum Teufel nochmal, was eigentlich meinen Turbostaat mit diesem ihrem Lied Pennen bei Glufke? Diese Mistkerle. Seit 3 Jahren muss ich meine Überlegungen regelmäßig einstellen, weil ich einfach nicht weiter weiß. Manchmal stelle ich mir mich vor einen Spiegel, betrachte mich und denke, du bist einfach nicht der Typ für die richtige Lösung. Dubstep, Oasis, Herbie Hancock, Jimi Hendrix, Elvis, Beatles, Stones und Cocker. Das alles bist du irgendwo, aber du bist kein Punkrocker. Thank you. kennen bei Glufke. Mitte der 80er Jahre und da sind wir hier mit dieser Musik, lief es mit Osnabrück eindeutig besser als am heutigen Abend. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Die Relegation in Dresden wurde vergeicht. 0:2 endete das Spiel. Osnabrück bleibt da, wo sie sind. In der dritten Liga Dresden kann die Klasse halten. Pennen bei Glufke. In diesem Song hier der ehemaligen Osnabrück-Band Psycholüde und die Astros erkenne ich mich bis heute wieder. Bongos im Park heißt das Lied. Psychedelic Rock. Geboren, um ohne Geld glücklich zu sein. Punkrocker mit Blumen im Haar. Ja, so eine völlig verkrachte, hippieske Punkrocker-Gestalt, die traue ich mir am Ende irgendwo noch so gerade zu. Meine Überlegungen freilich bezüglich der Geschichte hinter Pennen bei Glufke kann das Lüde- und Astros-Lied hier nicht wesentlich befeuern. Es gibt mir allerdings das Selbstbewusstsein, sagen zu können, ich bin halt ein total vermurkster Punkrocker mit Blumen im Haar. Na und? Und wo wir gerade bei Blumen sind, der Joachim Hiller gibt seit 1989 das Punkrock-Fanzine Ox heraus. Ich hatte ihn jetzt letztens gefragt, Joachim, Punkrock, was läuft da eigentlich? Geht da noch was? Warum willst du das wissen, hatte er zurückgefragt. Ach, hatte ich ihm mein Leid geklagt, Pennen bei Glufke. Ich komme da irgendwie nicht weiter. Komm doch mal vorbei, hatte Joachim gesagt, und das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Heute Morgen also fahre ich zum Hiller. Rechts vom Haus befindet sich ein kleines hölzernes Gartentor. Da gehe ich mal durch, denke ich, will es gerade öffnen, da schießt unmittelbar vor mir auf der anderen Seite des Tores eine Gestalt urplötzlich in die Höhe. Nicht Goethe, nicht Schiller, nein, Joachim Hiller. Ich mach gerade das Blumenbeet, sagt er, und hält in seiner Rechten eine Unkrautpflanze, die er ganz offensichtlich soeben aus dem Boden gerissen hat. Übrigens sagt er, deine Bemerkung bezüglich Turbostart und Pennen bei Glufke. Ich stand gestern im Garten und dieses Pennen bei Glufke ließ mich nicht mehr los. Jetzt bückt Joachim sich erneut und zieht ein weiteres Kraut aus dem Boden. Dieses ewige Bücken, flucht er. Naja, sage ich, gräm dich nicht. Es macht den Rücken locker, alter Punkrocker. Stop the play. down. And your counsel, and your school, you're a gay train that made my day too. I hate the malls, and I hate tennis cards. I hate my neighbors, they have dogs in the yard. I hate everything you do. I hate everything I do. I hate everything about everything, and that's a fucking truth. Pennen bei Glufke. Joachim kocht Kaffee. Dann reden wir, sitzen in der Küche. Er kennt sich verdammt gut aus. Weißt du, sage ich, mein erstes Punkrock-Konzert damals, das war 1978. Es passierte im Grunde unmittelbar vor der eigenen Haustür, in Hamm, da wo ich herkomme. Wir selber daddelten uns als Musiker damals noch einen Style zusammen aus Jazz und Rock. Und plötzlich hieß es, da sei jetzt eine Punkband am Start und spiele ihr erstes Konzert. In irgendeiner Gartenlaube im Westen der Stadt. Die Gruppe nannte sich Ali Stiletto. Weißt du was, sage ich zu Joachim, die Band war so schlecht. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber sie hatte ein verdammt junges Publikum. Und die Leute gingen so richtig steil. Pogo, Bier verschütten ohne Ende. An dem Abend habe ich gespürt, dass mit unserer Daddelei aus Jazz und Rock, das würde bald zu Ende gehen. Einer der Musiker, ein Typ namens Monaco. Irgendwann, Jahrzehnte später, bin ich irgendwie in seinen Verteiler gerutscht. Und soll ich dir was sagen? Die Band gibt es immer noch. Am 22. Juni feiern Ali Stiletto ihr 35-jähriges Bestehen. In Hamm übrigens, wo sie herkommen. Joachim ist ein paar Jahre jünger als ich, der ich ihn nun mit einem väterlichen Blick bedenke. Ein Exkurs in den Punkrock der Anfänge. Eine Lokalband, Ali Stiletto. Davon wird er vermutlich nichts wissen. Joachim allerdings blickt mich an und sagt, Ali Stiletto, die hatten wir im Heft. Sekunde. Er geht an den Rechner und hat Sekunden später tatsächlich einen Artikel aufgerufen. Eine hervorragende Kritik zur Ali Stiletto CD, scheißegal, es war einmal. Das haut mich jetzt offen gestanden fast vom Hocker. Alter Punkrocker. Die Gruppe Ali Stiletto haben wir hier gerade gehört. Kurzzeitig nannte sich die Band Blanka Wahnsinn. Und genau unter diesem Namen hat sie den gerade gehörten Titel aufgenommen. Anfang der 80er Jahre, Amsterdam. Reimt sich auch auf Hamm. Pennen bei Glufke. Letztens erzählte mir eine Frau enorm kaltschnäuzig und völlig ungerührt, die besten Darkrooms deutschlandweit gäbe es in Oldenburg. Das mag für sich genommen nicht unbedingt hierhin gehören, aber wo wir gerade bei Oldenburg sind, dort sah ich Anfang der 80er Jahre eine Punkrockband namens Tollwut, deren Lied Seuchen mir bis heute immer wieder offenbart, welch hohes Gut es letztlich ist, sich als Punkrocker fühlen zu dürfen. Die Seuchen aller Länder vereinigen sich und machen alle krank, aber selbst wenn du ein paar Seuchen hast, bist du lange noch kein Punk. Die Zeit, like a bad temper, so my heart has got a bit to die. Gerade gehört The Blood Types, eine amerikanische Band um den ehemaligen Keyboarder der Epoxys. The Blood Types im Übrigen mit einer deutschen Sängerin, die ursprünglich aus dem Ruhrgebiet stammt. Neues Album, Musik daraus, Just Your Type. Pennen bei Glufke. Ohne die höheren Weine des Punkrockers werde ich dem Turbostart-Lied wohl nie auf die Schliche kommen. Obwohl es neben Joachim noch weitere Fanzine-Macher gibt, denen ich glücklicherweise bis heute in die Augen schauen kann. Tom und Sven vom Duisburger Fanzine Plastic Bomb etwa waren irgendwann in den 90er Jahren mal zu Gast in einer Sendung. Sven arbeitete damals hauptberuflich bei einer Bank. Alle Welt rief ihn nur den Punk von der Bank. Plastic Bomb wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und ich will mal anrufen, gratulieren und auch Danke sagen. Danke dafür, dass die Macher mir das Heft seit unserem damaligen Treffen immer frei Haus zugestellt haben. Ich rufe also an. Am anderen Ende der Leitung eine weibliche Stimme. Ronja. Ich nenne meinen Namen und frage nach Sven, dem Punk von der Bank. Der ist nicht da, sagt Ronja. Was willst du? Mal Hallo sagen, sage ich. Und natürlich gratulieren und Danke sagen für all die Hefte. Komisch, sagt Ronja nun scharf, knapp und kurz. Ich hätte dich eigentlich längst rausschmeißen müssen aus unserem Freiverteiler. Warum das denn, frage ich. Weil du nichts mit Punkrock zu tun hast, sagt sie. Wir haben letztens alle rausgeschmissen, die nicht unmittelbar mit Punkrock arbeiten. Nur dich nicht, komischerweise. Ich verstehe das nicht. Ich sage ihr nun, dass vor knapp 20 Jahren Tom und Sven bei mir in der Sendung waren. Da war ich 10, sagt sie. Das interessiert nicht. Ich kenne aber auch den Portugiesen, der für euch schreibt, sage ich, Vasco. Ich war schon bei dem zu Hause, als der noch bei seinen Eltern wohnte. Ich kenne sogar die Eltern von Vasco. Ich hätte dich trotzdem längst rauswerfen müssen, sagt Ronja. Damit wäre Sven nie einverstanden gewesen, sage ich. Du könntest das Heft ja künftig kaufen, sagt Ronja. Ich bin aber echt knapp bei Kasse, sage ich, habe in dieser Sekunde eine brillante Eingebung und füge hinzu, da kannst du Glufke fragen. Jetzt passiert etwas Unfassbares. Ronja lenkt ein. Na gut, sagt sie, ich lass dich drin. Aber wenn du keinen Bock mehr auf Punkrock hast, sag kurz Bescheid, dann schmeiße ich dich raus. Einverstanden, das mache ich locker. Punkrocker. Kann man diesen Scheiß nicht mal ertragen? Ich komme vor, so wie beim Trivial Pursuit. Und diese Kategorie. Wunderschön. Pennen bei Glufke. Zum Ende hin, ganz kurz noch einmal zurück auf Anfang. Wir sitzen am Wasser. Enten, Frauen, Kinder, rufe ich aus. Klaus. Nicole ermahnt mich. Dann sind wir plötzlich bei Turbostart. Und Nicoles Freund Pascal sagt, die Band sei vor Jahren nach einem Konzert in den ihr zugeteilten Backstage-Raum gegangen und habe dort einen Zettel vorgefunden, eine Nachricht. Aufschrift: Pennen bei Glufke. Die Arbeitnehmer, so sagt Pascal, letztens anderer Ort. Andere Zeit, habe jemand an der Tür des benachbarten Backstage-Raums einen Zettel befestigt. Aufschrift: Sohnemann Heinz. Ein Scherzbold habe der fraglichen Band den Söhnen Mannheims nämlich so bedeuten wollen, das hier ist euer Backstage-Raum. Und Turbostart seien hergegangen und hätten aus der Zettelaufschrift einen Songtitel gemacht. Diesmal einen fürs Neue, fürs aktuelle Album. Sohnemann Heinz. Der freilich, Heinz, tauche als solcher im Text gar nicht auf. Stimmt, ich habe das natürlich sofort überprüft. Kein Heinz, kein Sohnemann. Und überhaupt, es geht auch nicht im Ansatz um das Thema Söhne Mannheims. Nein, es geht um den Einsatz eines deutschen Soldaten in Afghanistan. Vermutlich Heinz, Sohnemann Heinz. Zitat: Und dann im Februar, auf dem Weg nach Kandahar, liegst du zitternd auf dem Boden. Pennen? Besser nicht. Und schon gar nicht bei Glufke. Gute Nacht und gute Gespräche im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.